sitz ab. Ich bin verbrannt auf deiner Haut. Du hast die Nacht in Brand gesteckt. Ein Blick genügt für alle Zeit. Es war nur ein Glück. Ein Wort löst die Explosion. Es läuft mit uns das gleiche Spiel. Einer gewinnt und einer stirbt. Gehst du fort, einfach so, einfach fort, und statt Feuer bleibt kalter Rauch. Statt Feuer bleibt kalter Rauch. Einfach so.